deutsche Heldengräber in Bergen und Wüsten Sand liegen geschmückt mit Kreuzen in Franken und Russenland. Darunter schläft tapfere Jugend, darunter schläft reife Kraft, darunter schläft all Deutschlands heilige Heldenschaft. Gefallen, gefallen als Held in fremdem Land. Gefallen, gefallen, nehmt unser aller Dank. Heute ist aller Seelen, heute stehen im deutschen Land viertausende Frauenaugen in brennendem Tränenbrand. Zu jedem einsamen Grab, das der fremde Wind umweht, trägt weiße Engelsschwinge ein weinendes Frauengebet. Gefallen, gefallen als Held in fremdem Land. Gefallen, gefallen, nehmt unser aller Dank. Was beugt sich über die Gräber mit dankbarem Angesicht? Was deckt die einsamen Toten mit Wünschen und Blumen so dicht? Was schwebt über die Felder der Schlachten dahin mit der Hand? Das ist unser aller Mutter, das heilige Vaterland. Gefallen, gefallen als Held in fremdem Land. Gefallen, gefallen, nehmt unser aller Dank. Die Iren der belgischen Ebene, die müden Glieder streckt, ihr in den Wäldern des Elsass Heer, die Nordfrankreich steckt. Jeder, der in Polen und in Russland sank, heute ist aller Seelen, nehmt unser aller Dank. Gefallen, gefallen als Held in fremdem Land. Gefallen, gefallen, nehmt unser aller Dank. Nehmt unser aller Dank. Nehmt unser aller Dank. Nehmt unser aller Dank.